Baby, warum kommst du nicht zu mir? Mir ist heute so kalt und ich brauche deine Wärme. Oh Baby, sei bitte nicht so hart und komme, komme bald zu mir zurück und dann sind wir zusammen.